dann habe ich also das Bundesarchiv in Wiesbaden geschrieben und hat darum gebeten, eine Kopie zu bekommen von dieser eidesstattlichen Erklärung. Dann wollten sie mir die erst nicht geben und erst als ich nachweisen konnte, dass ich das also für Zwecke eines Prozesses brauchte, da war es dann also so, dass die das gegeben haben und den Bonbon habe ich dann natürlich im Prozess platzen lassen, nachdem der Staatsanwalt so Vollgefühl, total gefälscht und Verunglimpfung und sowas, so eine eidesstattliche Erklärung, gibt nie einen Jude ab und das haben die sich ausgedacht und all sowas. Da habe ich nur einfach gesagt, ich habe den Schreiben vom Bundesarchiv. Der Staatsanwalt ist gerne aufgefordert, dorthin zu fahren und sich das Dokument im Original anzusehen. Vielleicht reicht dem Gericht aber auch diese Abschrift hier, die beglaubigte Abschrift aus dem Bundesarchiv, dort befindet sich nämlich diese einstattliche Erklärung in den Eselsheide-Akten. Und dann ist es also so gewesen, dass wir in der ganzen Geschichte zunächst mal in erster Instanz einen Freispruch bekommen haben. Klar, war ja nun alles richtig, was da stand. Da war dann noch diese Schrumpfkopfgeschichte gebracht, wo also dann sich herausstellte, dass die Schrumpfköpfe innen die Inventarnummer eines deutschen Völkerkundemuseums hatten und aus Neuguinea stammten. Aber das waren angeblich die Schrumpfköpfe, die Kost präpariert hatten aus Judenschälen. Dann war da diese Seifengeschichte, Judenfett wird zu Seife verarbeitet und ähnliche Dinge waren da. Jedes einzelne war richtig. Nur nachher hat das Obergericht gesagt, auch die Aneinanderreihung von wahren Sachen, sie konnten das ja nun alles nicht mehr bestreiten, erweckt einen falschen Eindruck, nämlich dass es alles ganz harmlos in den deutschen Konzentrationslagern gewesen sei und deswegen wird der Angeklagte trotzdem verknackt. So, das aber nur dazu, wie es also in den deutschen Lagern zuging, die nach 1945 von den Alliierten eingerichtet worden sind. Da sind Kriegsverbrechen ohne Zahl begangen worden. Und das im Kriege, nach dem Kriege. Im Kriege hätte man auch sagen können, ja, also da war vielleicht der Hass noch aufgestaut. Im Kriege hätte man sagen können, man konnte die Leute vielleicht nicht mehr ernähren. Auf den Rheinwiesen sind Hunderttausende verreckt, ganz einfach. Eisenhower hat sie verhungern lassen, das war sein Ziel. Nur darüber findet man in dieser Ausstellung des Herrn hier überhaupt nichts. Er beschränkt sich auf die Sowjetunion und da hat er 90% seiner Bilder aus sowjetischen Archiven. Und das ist nun eine ganz interessante Sache. Die sowjetischen Archive. Denn bei fast allen diesen Bildern wird nicht gesagt, wann und wo sie gemacht worden sind. Echt sind die Bilder, die aus deutschen Archiven kommen, das sind diese Partisanenerhängungen, da hat man eine einzige Sache genommen und daraus 48 Bilder genommen. Das heißt, das war also so eine ganze Bilderserie. Und jetzt kriegen die natürlich den Eindruck, aha, das sind 48 verschiedene Geschichten gewesen. Das war also eine einzige Partisanenerhängungsaktion, die wird dann da entsprechend ausgeschlachtet. Und die anderen Bilder stammen, wie gesagt, aus sowjetischen Archiven. Nun muss man allerdings wissen, dass die Sowjets ganz geschickte und große Fälscher waren. Und man muss wissen, dass die Sowjets in ganz perfider Art und Weise gefälscht haben. Beispiele. Sie haben also die Erschießung der polnischen Offiziere in Katyn uns in die Schuhe geschoben. Sie haben gesagt, das sind die Deutschen gewesen, die dort die polnischen Offiziere erschossen haben, obwohl es ein bisschen merkwürdig war, dass wir die haben ausgraben lassen und dann eine Kommission haben kommen lassen und, und. Aber sie haben immer ein Folgendes gemacht. Sie haben sogar 7 Deutsche gefunden, die erklärt haben, Protokoll unterzeichnet haben, sie selbst hätten die Erschießungen mit angeordnet und seien dabei gewesen. Die sind zum Tode verurteilt worden, diese Deutschen, und sind auch hingerichtet worden. Man kann sich vorstellen, wie die gefoltert worden sind, bis sie das unterschrieben haben. Mit Folter kann man praktisch alles erreichen. Und das kam den Russen nicht drauf an. Und Katyn war eines der Kriegsverbrechen, die im Nürnberger Prozess den Deutschen vorgeworfen wurde. Aber die Polen haben dann interveniert, weil die das besser wussten. Und dann ist das fallen gelassen worden. Aber noch in der Serie, die in den 80er Jahren rauskam, diese Serie, der große Vaterländische Krieg, eine russische Produktion, kam noch dass wir also die Polen in Katyn erschossen hätten. Katyn ist immerhin in dieser Wehrmachtsausstellung nicht drin, das ist immerhin ganz angebracht, aber Winnica ist drin. Und die polnischen Offiziere sind, wenn man ein bisschen zeitgeschichtlich orientiert ist, dann weiß man das, die polnischen Offiziere sind nicht nur in Katyn erschossen worden, sondern an drei verschiedenen Stellen, einer davon war Winnica. Und ich habe hier also von einer Krankenschwester ein Tagebuch, das also auch veröffentlicht worden ist. Und in diesem Tagebuch sagt mir, wo die Blumen sind von Elfriede Schade Batkowiak, die war damals Krankenschwester, im Jan von Ernst Verlag erschienen. Da steht also drin, 29.08.43, eines Morgens lag ein fürchterlicher Gestank in der Luft. Wir hatten Ostwind und er kam aus dieser Richtung. Kein Mensch konnte ihn sich erklären, bis der Melder aus der Stadt kam. Man hat einen Massengrab entdeckt und freigelegt und darin polnische Offiziere gefunden, fast schon verwest. In der Bevölkerung wird gesagt, dass die Russen ein Massaker angerichtet hätten, damals, als sie von Hitler die östliche Polenhälfte zugesagt bekamen. Viel, viel später nach dem Kriege wird man sagen, dass die Deutschen sie umgebracht haben. Aber warum, frage ich mich, warum hätten wir sie dann wieder ausgegraben? In der Tat, warum hat man sie dann wieder ausgegraben, wenn man sie also dann erst umgebracht hat? Winnica beispielsweise ist eines der Verbrechen, das uns in der Wehrmachtsausstellung angelastet wird. Andere Verbrechen sind eben überhaupt nicht zuzuordnen. Da sind dann irgendwelche Bilder von deutschen Soldaten, die erschießen und irgendwelche Leichenberge. Das kann von der GPU sein. Die haben also jede Menge Ukrainer, Esten, Letten, Litauer umgebracht. Es kann also sein, dass das also welche von den Sondertruppen, die Stalin eingesetzt hat, gewesen sind. Ich habe verwiesen auf einen Bildband, 1952 ist daraus geschieden, in einem anderen Zusammenhang, nur einmal konnte Stalin siegen. In diesem Bildband ist herausgekommen, bildmäßig dokumentiert, wie die deutsche Truppe im Osten empfangen worden ist. Mit Brot, mit Salz, mit Blumen. Blumen, die Wagen sind Blumen überhäuft und ähnliche Fotos sind alle da vorhanden. Große Ehrentore wurden gemacht und. Wer die Wochenschauen gesehen hat, die ja gebracht wurden, da sind auch einige von diesen Bildern drin. Diese Bilder wird man natürlich in der Remsma-Ausstellung vergeblich sehen. Aber Stalin hat natürlich durch seine Agenten erfahren, wie die Bevölkerung, die russische, ukrainische, weißrussische Bevölkerung, die Deutschen empfangen hat, nämlich als Befreier. Und deswegen hat er Folgendes am 17. November 1941 angeordnet. Stalinsbefehl Nummer 0428. Die Stawka des obersten Befehlshabers befiehlt. Erstens, alle Siedlungspunkte, an denen sich deutsche Truppen befinden, sind auf 40 bis 60 Kilometer ab der Hauptkampflinie in die Tiefe zu zerstören und in Brand zu setzen. 20 bis 30 Kilometer nach rechts und links von den Wegen. Nur nebenbei, es wird uns ja auch vorgeworfen, wir hätten so wahnsinnig viel Schutt und Asche da gelegt. Stalin hat dasselbe gemacht wie seinerzeit der Zar bei Napoleons Einzug, nämlich alles verbrennen, damit also die Deutschen keine Nachschubbasis, keine Quartiere haben. Zur Vernichtung der Siedlungspunkte im angegebenen Radius ist die Luftwaffe hinzuzuziehen, sind Artillerie- und Granatwerferfeuer großflächig zu nutzen, ebenso die Kommandos der Aufklärung, Skiläufer und Partisanen-Divisionsgruppen, die mit Brennstoffflaschen ausgerüstet sind. Die Jagdkommandos sollen überwiegend aus Beutebeständen in Uniformen des deutschen Heeres und der Waffen-SS eingekleidet die Vernichtungsaktionen ausführen. Das schürt den Hass auf die faschistischen Besatzer und erleichtert die Anwerbung von Partisanen im Hinterland der Faschisten. Es ist darauf zu achten, dass Überlebende zurückbleiben, die über deutsche Gräueltaten berichten können. Mit anderen Worten, man hat also russische Truppen in deutsche Uniformen gesteckt und eigene Leute umbringen lassen. Für uns ist das völlig undenkbar, dass man seine eigenen Leute umbringen lässt, aber wer weiß, dass beispielsweise die Russen Frauen vorgetrieben haben, um für Panzer Fahrbahnen zu machen. Da sind Tausende bei draufgegangen, das interessierte gar nicht. Entscheidend war, dass die Panzer durch Schnee fahren konnten und da mussten die Frauen da durchgetrieben werden und den Schnee platt machen. Und wenn sie zu schwach waren, dann wurden sie erschossen oder blieben also im Schnee am Rand liegen. Also wer weiß, dass die Russen so mit ihren eigenen Menschen umgegangen sind, der sagt auch, dieses Dokument ist durchaus ihm zuzutrauen. Zweitens, zu diesem Zweck sind jedem Regiment Jagdkommandos zu bilden, in Stärke von 20 bis 30 Mann mit der Aufgabe, Sprengung und Inbrandsetzung der Siedlungspunkte durchzuführen. Es müssen mutige Kämpfer für diese Aktion der Vernichtung von Siedlungspunkten ausgewählt werden. Besonders jene, die hinter den deutschen Linien in gegnerischen Uniformen Siedlungspunkte vernichten, sind zu Ordensverleihungen vorzuschlagen. In der Bevölkerung ist zu verbreiten, dass die Deutschen die Dörfer und Ortschaften in Brand setzen, um die Partisanen zu bestrafen. Lagerstätte im Nationalarchiv in Washington, wo man diesen Befehl einsehen kann. So, und wenn man das nun weiß, dann ist man natürlich besonders kritisch gegenüber den Bildern. Vielleicht sind es gar nicht mal Bildfälschungen, sondern vielleicht sind da tatsächlich Menschen in deutschen Uniformen bei irgendwelchen Kriegsverbrechen direkt dargestellt. Aber eben Menschen zwar in deutschen Uniformen, aber russischer, sowjetischer Staatsangehörigkeit. Das ist also ein Punkt, der überhaupt nicht in Rede steht und der widerlegt diese ganze Wehrmachtsausstellung auch schon. Wie gesagt, bei den allermeisten Bildern